Massenmedien vieler Länder berichteten am 25. August darüber, dass das Unterwassertestschießen der ballistischen Rakete vom strategischen U-Boot unter der Leitung vom verehrten Genossen Kim Jong-un, Vorsitzenden der Partei der Arbeit Koreas, Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der TVRK und obersten Befehlshaber der koreanischen Volksarmee erfolgreich stattfand. Die Nachrichtenagentur TASS in Russland, die Sender CNN und ABC, die Nachrichtenagenturen AP und UPI und die Zeitung Wall Street Journal in den USA, die Nachrichtenagenturen Jiji und Kyodo, die Zeitungen Nihon Keizai Shimbun, Tokyo Shimbun und Mainichi Shimbun und der Sender NHK in Japan, die Nachrichtenagentur Reuters und die Zeitung Guardian in Großbritannien, die Nachrichtenagentur Xinhua und die Internet-Homepages Renminbang, Fanchiwa und Zhongguo Xinwenbang in China, die Nachrichtenagentur in Kuwait und die Nachrichtenagentur AFP in Frankreich meldeten ausführlich mit den Titeln wie: Der Führer Kim Jong-un betonte, dass Korea die vollkommene Atomangriffsfähigkeit besitze. Der Fernsehsender Press und der Sender Fast Today in Iran brachten mit den Bildern von ihm bei seiner revolutionären Tätigkeit gleiche Nachrichten.